Und Sie dürften es bereits gehört haben, Marie Marx ist tot. Sie war die bekannteste deutsche Karikaturistin und wurde 92 Jahre alt. Ihre satirischen Zeichnungen erschienen unter anderem in der Süddeutschen Zeitung, der Zeit und in Titanic. Zu ihrem 90. Geburtstag durfte ich ein längeres Interview führen mit Marie Marx hier im Deutschlandradio Kultur. Da habe ich sie auch gefragt, ob es ihre männlichen Auftraggeber waren in den Chefredaktionen, die sie gedrängt hätten zu den Sozial- und Frauenthemen, für die sie bekannt wurde. Nein, nein. Es ist sozusagen von alleine gekommen beim Thema Frau. Da wurde ich immer schwarz nachgedruckt von dieser Frauenbewegung, was mich anfangs geärgert hat, weil die ja natürlich nie einen roten Heller gezahlt haben. Aber dadurch wurde ich bekannt. Und das hat dann letztendlich mir auch genützt, dass ich immer schwarz nachgedruckt wurde von der Frauenbewegung, der ich ja nie angehört habe. Ja, ich habe immer meine Frauenbewegung alleine gemacht. Sie haben sich ja mal selbst als Privatfeministin bezeichnet. Habe ich das gemacht? Ja, was sicherlich auch daran liegt, dass Sie 5 Kinder haben von 3 Männern und oft alleinerziehende Mutter waren. Das hat ja auch Ihre Zeichnungen erheblich geprägt, oder? Ja, natürlich, denn ich hatte das ja sozusagen im Hausgebrauch. Ja, also ich hatte ja Kinder in verschiedenen Altersgruppen, ja, die Älteste war 11, als die Kleinsten geboren wurden. Und sie war in dem Alter, wo sie diese kleinen Geschwister noch ganz süß fand und mir sehr viel Arbeit abgenommen hat. Also ich war nicht immer allein gelassen, ja, das kann ich nicht sagen. Sie haben auch an anderer Stelle mal gesagt, es gab auch das Angebot, zum Beispiel eine Professur anzunehmen. Wäre denn Ihr Berufsleben ein anderes geworden, wenn Sie nicht meistens alleinerziehende Mutter gewesen wären? Ja, natürlich war das anders gelaufen. Aber es war so, damals, also das ist jetzt wirklich 20, 30 Jahre her, war es noch relativ einfach, sich eine Professur an Land zu ziehen. Das war damals nicht allzu schwer, ja. Und da wir aber gerade in Scheidung oder in Trennung lagen, mein letzter Mann und ich, habe ich gedacht, also er war ja nun schon weg, ja. Und dann habe ich gedacht, wenn der Vater nun schon weg ist, dann kann ich die Mutter auch noch weg sein, ja. Und deswegen habe ich dieses Angeln nach einer Professur aufgesteckt. Da ist in der Kunstmann-Reihe Meister der komischen Kunst ein, wie ich finde, sehr schöner Sammelband mit ihren Zeichnungen erschienen. Da steht auf dem Umschlagrücken: Marie Marx hat wie keine andere dazu beigetragen, die häuslichen Heimlichkeiten zu öffentlichen Angelegenheiten werden zu lassen. Waren Ihre Kinder eigentlich nie sauer, dass Ihre Zeichnungen diese kleinen Peinlichkeiten aus dem Familienalltag ausgeplaudert haben? Nein, ich habe sie eigentlich immer gefragt. Ja, ich habe sie natürlich im Namen verändert, im Aussehen verändert. Aber einmal hat einer meiner Söhne da aufbegehrt und hat gesagt, du stellst uns bloß, jeder weiß doch, dass wir das sind. Ja? Also das war ein einziges Mal und das stimmte ja natürlich auch etwas. Ja? Sicher wussten die Leute oder die mich näher kannten, dass ich eben das alles im Hause hatte. Nicht? Wir können mal ein Beispiel verraten. 2 Kinder klopfen in einer ihrer Karikaturen an die Badezimmertür. Drinnen duscht gerade der Papa und die Kinder fragen, dürfen wir Schweinchen dick ansehen? Und Papa antwortet, meinetwegen kommt rein, aber ab heute sagen wir Penis dazu, nicht wahr? Da haben wahrscheinlich viele gelacht und gedacht, ja, Kindermund tut Weisheit kund, das gäbe es bei uns zu Hause auch. Aber wenn man da tiefer bohrt, dann ist bei Ihnen ja auch immer ein Stückchen Sozialkritik dabei, oder? Ja, natürlich, aber dazu muss ich etwas sagen. Ich habe ja damals für die Süddeutsche in der Tagespolitik gearbeitet, ja. Und da kam natürlich auch ab und zu mal das Thema Frau oder Mann und Frau, ganz selten, ja, also mit Paragraph 218 und so weiter, kam schon drin vor, ja. Und die Süddeutsche, ja, die hatte ja immer wieder einen anderen Chef vom Dienst. Und wenn es, ich will es nicht verallgemeinern, aber die Gefahr, wenn es ein Katholik war, dann war er immer sehr viel vorsichtiger, was Sexualität betraf. Ja? Und die Süddeutsche, die berühmte Süddeutsche, hat meine Schrift nachgemacht und hat statt Penis Folgendes reingeschrieben in meine Spruchblase. Meinetwegen, kommt rein, aber woher habt ihr den albernen Ausdruck her? Damit war der Witz natürlich weg. Ja? Aber ich habe es erst gesehen, als es gedruckt war. Ja? Und sowas macht eben die Honorio, Süddeutsche Zeitung, oder hat es gemacht damals. Ja? Und Sie haben sich beschwert? Ja, Natürlich, aber zu spät, da war es gedruckt. Lassen Sie uns noch mal an die Anfänge zurückgehen. Sie sind in den 20er Jahren in Berlin aufgewachsen, die ja allgemein immer die goldenen 20er genannt werden. Sie sind im Krieg früh Mutter geworden und jetzt leben Sie schon ganz lange in Heidelberg. Wie fing das eigentlich an mit Ihrer Liebe zum Zeichnen? Wer hat Sie da geprägt? Mein Elternhaus, ja. Also ich hatte das Glück, in einem künstlerischen Elternhaus aufwachsen zu können. Da war also zunächst einmal mein Vater Architekt, der aber ein wunderbarer Zeichner war. Also er konnte aus der Lameng die schönsten Sachen, also wie ich Kind war, musste er dann immer für mich, was weiß ich, Pferde zeichnen oder Schlachten oder irgendwas, hat er immer gemacht. Meine Mutter hatte eine private Kunstschule unterrichtete und da durfte ich als Kind immer mal so mitkritzeln und war dann natürlich ganz stolz. Ja? Mein Onkel, mein Lieblingsonkel Gerhard Marx, der Bildhauer, mit dem ich eine sehr, sehr innige Verbindung verband, der hat mich natürlich auch geprägt. Ich habe als Halbwüchsige, ja, habe ich öfter Modell stehen müssen, wenn er da an seinen Plastiken gearbeitet hat. Und dann hat er mir immer irgendwas, na was weiß ich, von Hölderlin erzählt oder eben, und der hatte ja auch viel Humor, fragt er mich, hat gehört, wie der Fink gepfiffen hat, weinest du deswegen, weil du musst die Treppe fegen? Also der Fink, ja. So Sachen machte er. Und das war ein Vorbild in der Kunst und ein Vorbild auch im Humor und in der... so war das eben. Dieses ironisch-kritische in Ihren Zeichnungen, war das in Ihrem Elternhaus eigentlich die vorherrschende Haltung, auch zum Beispiel, was die Haltung gegenüber der Hitler-Diktatur angeht? Naja, also zum Beispiel mein Vater... Wie Berlin schon kräftig ausgebombt war, aber unsere Wohnung noch nicht. Da hat er gebetet, komm Herr Hitler, sei unser Gast und sieh, was du angerichtet hast. Ja? Und meine Mutter sagte dann, Dietrich, das Telefon wird abgehört. Ja? Es hat ihn aber nicht gestört, das hat er nicht jedes Mal gebetet, aber ab und zu mal. Ja? Das hat mich natürlich auch geprägt, ist doch klar. Ja? Die Karikaturistin Marie Marx ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Sie hörten die Wiederholung eines Interviews zu ihrem 90. Geburtstag aus dem August 2012 hier im Kompressor, dem Kulturmagazin vom Deutschlandradio Kultur.